Wir als Bürgerinitiative haben es uns nicht zur Aufgabe gemacht, dort ein Konzept für den ehemaligen Kultur- und Spreepark zu entwickeln, sondern die bereits vorhandenen Konzepte von Organisationen, Bewegungen und interessierten Mitmenschen an einen Tisch zu bringen. Dass es zahlreiche Konzepte, Ideen und Projekte gibt, die ein Interesse haben, ist allen bekannt, die sich intensiver mit dem Gelände auseinandergesetzt haben. Wir als Bürgerinitiative existieren erst seit ein paar Tagen und trotzdem sind uns eine ganze Reihe an Konzepten eingesandt worden. Konzepte fürs Gesamtgelände oder eben auch Einzelprojekte in dem Sinn. Wir wollen helfen, dass diese zusammenkommen, sich weiterentwickeln und den Mitbürgern zur Wahl stellen. Eine Liegenschaft wie den Spreepark im Klenterwald zu crowdfunden bedeutet für uns nicht nur, ein Gefäß für eine Bürgerstiftung vorzubereiten, sondern auch durch den demokratisch partizipativen Prozess des Dialoges und Diskurses zu führen. Wenn die Berlinerinnen und Berliner sowie unsere internationalen Gäste in aller Welt gefragt werden, ob sie im Schnitt zu einem symbolischen Euro bereit sind, dann sollen diese letztlich über ihr eigenes Projekt entscheiden und über nichts, das ihnen ungefragt vorgelegt wird. Und im Prinzip stellt sich ja auch die Frage, inwiefern das nicht eigentlich schon den Berlinern gehört. In gewisser Weise wird das ja für uns verwaltet und andererseits sind die Kosten, die bisher ja auch über den Steuerzahler zu tragen waren, ja auch wiederum auf den Schultern der Bürger. Die Frage ist, wenn wir als Berliner, wenn wir genügend Mitmenschen versammeln, die ein Interesse am Mitsteigern haben, ob dann nicht eigentlich auch der Pachtvertrag für diejenigen, die mitsteigern wollen, wenn wir denn genügend Geld zusammen haben, öffentlich gemacht werden muss. Oder ob, wenn die Bürger es gemeinsam ersteigern, nicht auch bezüglich der Pacht entgegengekommen werden muss. Oder ob man nicht auch über einen kompletten Rückkauf nachdenken sollte. Die einzig sinnvolle Variante ist das Auslösen der Schuld, die auf dem Pachtvertrag lastet, durch Ersteigerung in Verbindung mit einem konkreten Kaufangebot oder weitgehendem Pachterlass. Soweit die Berlinerinnen und Berliner diesen Ort gemeinsam erschließen wollen. Das sehen wir als unsere Aufgabe herauszufinden, wie viel Kraft da dahinter ist. Das Crowdfunding macht das im Internet halt möglich, dass man das sehen kann, ob genügend Interesse vorherrscht. Einen rein kommerziellen Betrieb des Vergnügungsparks halten wir angesichts der Auflagen für ausgeschlossen. Die Auflagen selbst skizzieren einen alternativen Park, der sich Freizeit im Sinne eines Naturparks und Kultur im Sinne von Bildung, Kunst, Theater und Völkerverständigung widmet. Wir sehen als sicherste Variante eine Bürgerstiftung, die mit entsprechendem Kapital ausgestattet ist und als unsere Aufgabe, diesen Schritt zumindest zu versuchen. Wir werden jetzt außer einem Mäzen kommt auf den Gedanken, den jetzt mitzusteigern und den Berlinern zu schenken, den Pachtvertrag, werden wir nicht mitsteigern und kalkulieren damit, dass es zumindest in der ersten Runde nicht ersteigert wird. Das, was wir über den Vertrag als solches wissen, ist es auch zumindest riskant, diesen zu ersteigern. Und außer man hat irgendwelche langfristigen Pläne, Absprachen im Hintergrund getroffen, es kann eigentlich nur alternativ gelöst werden, dieses Problem. Die Bewegung Pro Klenterwald hat die Idee oder den Ansatz, dass der Senat bzw. Bezirk den Pachtvertrag ersteigert und somit die Möglichkeit schafft, dass überhaupt neue Verträge verhandelt werden, weil der jetzige ist einfach nicht zeitgemäß. Der ist für das letzte Projekt und das hat wenig mit dem zu tun, was mittlerweile aus dem Gelände passiert ist oder was man sich dort vorstellen könnte zu realisieren. So. Das ist sicherlich auch eine Zwickmühle. Würde man den jetzt noch vorher kaufen, würde die Bürgschaft des Landes anfallen. Aber gerade da merkt man auch, dass jetzt in dem Sinne nicht nur die Wittes allein da Schuld haben, sondern mit Sicherheit jeder, der daran beteiligt war, auf die eine oder andere Weise. Und deswegen vielleicht ist es auch interessant, dass alle Beteiligten zusammenkommen, um dieses Problem als solches im Sinne der Bürger zu lösen. Wir als Initiative empfinden uns als einen Aufruf an die Bürger, ihre Konzepte und Ideen einzuschicken und gemeinsam an einen Tisch zu kommen. Habe ich das korrekt gesagt, wie die Initiative Pro Plenta, weil das... Ja, ja, das ist richtig. Der Erbbaupachtvertrag ist ja Ende der 90er Jahre durch viel Korruption und Bestechung zustande gekommen mit führenden damaligen Parteien. Und dieser Erbbaupachtvertrag als Vertrag, wir kennen ihn, obwohl wir ihn nicht kennen dürfen, denn er ist ja durch das Abgeordnetenhaus als nicht veröffentlicht würdig bezeichnet worden. Wir wissen nur so viel, dass dieser Pachtvertrag in der Form, wie Sie richtig gesagt haben, nicht akzeptabel ist. Der hat heute alles verloren. Und dieser Pachtvertrag muss im Prinzip weg, um neue Möglichkeiten für den gesamten Spreemarkt zu erschließen. Und dazu gehört, dass das Eierhäuschen aus dem Pachtvertrag ausgegliedert wird. Und der beste Weg wäre eben, dass dieser Erbbaupachtvertrag vom Senat zurückgekauft, ersteigert oder wie auch immer wird. Denn erst dann kann man praktisch wirklich was Neues machen und dann kann man auch darüber nachdenken, ob es für die Sonderbaufläche, wie ja der Spreepark immobilienmäßig richtig heißt, im Landschaftsschutzgebiet Plenterwald, was man dort drauf bauen kann, in welcher Größenordnung und für wie viele Leute oder nicht. Unsere Vorstellung, wenn ich das vielleicht gleich mal sagen darf, ist einfach die, der Zaun muss weg, der Pachtvertrag muss weg, das Gelände muss erschlossen werden und es soll ein bürgernaher, ökologisch vertretbarer Freizeitpark werden. In dem Clip vom RBB wurde gesagt, Freizeitpark oder Vergnügungspark, ich finde die Frage steht nicht. Ich sehe da keinen Unterschied drin, denn in der Freizeit soll man Vergnügen haben. Und die Frage der Dimension stellt sich bei der Fläche, die uns hier zur Verfügung steht, ganz automatisch. Ich kann hier keine Fahrgeschäfte mit 120 Meter Fallhöhe etablieren oder. Und wenn dann noch die Forderung steht nach rund 1000 Parkplätzen und 40 Bussen, um Millionen von Zuschauern ranzubringen, die dann diese horrenden Eintrittspreise von dann sicherlich um die 30 Euro pro Person zahlen zu können, das heißt für eine Familie an einem Tagesausflug sind rund 150 Euro zu zahlen, wie das für einen Hartz-IV-Empfänger machbar sein soll, ist mir schleierhaft. Also dieses Konzept, und das haben Sie am Anfang auch gesagt, eine wirtschaftliche Führung eines Vergnügungs- oder Freizeitparks, welche Vokabel man auch nimmt, ist einfach nicht machbar auf dem Weg. Zaun weg, kleine Park, kleine Flächen, wo Karussells oder ähnliches betrieben werden können, die ein Pächter vom Bezirk Treptow zur Verfügung gestellt bekommt. Er kann dann dafür Geld nehmen, er kann praktisch am Ende des Jahres sagen, es rechnet sich oder es rechnet sich nicht für mich, ich mache es weiter oder nicht. Aber der Park muss für die Bevölkerung erschlossen und aufgemacht werden. Wir haben auch zwei Personen hier, die eigene Konzepte entwickelt hatten oder haben und etwas vorhaben im Sinne, wenn ihr was dazu sagen wollt, gerne. Ja, ich bin heute da mit der Julian Rüttloff. Ich bin Sabine Liebisch und bin schon seit 10 Jahren mit dem Gelände im tiefsten Herzen verbunden, muss ich ehrlich sagen. Ich mache Kinder- und Jugendtheater in Berlin, habe das Arzt- und Musiktheater mit aufgebaut. Ich weiß mittlerweile, was in Berlin ein bisschen läuft, wie es in Berlin läuft. Und dieses Gelände ist für mich ein Herzstück. Und ich habe mich mit Pro Plenterwald angefreundet. Wir haben sehr viele Aktionen hier gemacht. Wir haben das alte Eierhäuschen versucht, immer wieder zu beleben, uns darum zu kümmern, weil dieses Haus verrottet und verfällt. Es ist eine Schande. Und ich hatte vor, letzten Sommer, Oh, wie schön ist Panama, unser Sommertheaterstück im alten Amphitheater wieder zu beleben. Ich habe einen Film gezeigt, der hieß Ökonomie des Glücks. Ein wunderbarer Film, der diese Gesellschaft aufzeigt, was es heißt, auch aus der eigenen Ressource zu leben, zu arbeiten. Und ich denke, das wäre der Ansatz für dieses in den Ruinen gewirtschaftete Gelände, endlich aufzuwachen, Berliner, und ich hatte genau dasselbe Konzept, dass wir uns jetzt begegnen, ist ein Wahnsinn. Ich wollte vor die Kamera, danke, dass Sie da sind, ich wollte vor die Kamera des RBB, ich kenne auch einen RBB-Redakteur und wollte eigentlich sagen, Berliner, ersteigert euch den Park, jeder gibt 2 Euro. Das hieße, grob gerechnet, 3 Millionen Berliner, 2 Euro, wir hätten 6 Millionen, damit wäre das Eierhaus schon saniert, damit könnte man im Park wunderbare Sachen anfangen. Ich bin für die Wiederbelebung der Natur. Ich bin dort für Naturspielplätze, für Kletter, für die Familien, wirklich als Freizeitpark, aber in die Natur zu kommen, nicht Karussells hinzustellen, bin ich eigentlich dagegen. Ich denke, man sollte das Gelände endlich, was es will, was das schreit danach, endlich aufräumen, neu aus dem, was da ist, auch was euer Konzept ist, mit Ökologie, mit Bioanbauten, und deshalb habe ich heute auch sofort die Johann Rudloff angerufen. Ich bin ihr vor 2 Jahren begegnet, haben dann den Filmabend zusammen gemacht und bin dann darauf gekommen, dass die Permakultur auch schon ein Konzept hatte 2007 und dachte, ja, das ist doch genau das, was man auch genau wieder, wo man genau wieder ansetzen kann. Und da kannst du gerne was dazu sagen. Ja, gerne. Also wir hatten 2006 im Rahmen eines Permakulturkurses das Gelände entdeckt und haben dann so eine Planungsgruppe rausgemacht. Und die Gruppe hatte das damals aufgeteilt in 3 Zonen. Also es gibt so ein Regulierungsplanungsinstrument bei der Permakultur. Und dort wurde eine sogenannte Wildniszone, eine öffentliche Zone und eine Wohnzone entwickelt, nachdem der Ort ausführlichst untersucht wurde. Wir hatten damals noch die Situation, dass es das Westerndorf gab. Wir wollten es ökologisch sanieren und auch als Beispiel für nachhaltiges Bauen, Integration von Wohnen, Leben, Arbeiten und Natur war eben die Idee. In der Wildniszone sollte der Naturraum gegeben werden, dass die Leute dort nur mit der Bahn durchfahren und ansonsten Teile eben unberührt bleiben. Und in dem größten Teil, dem öffentlichen Raum, war eben gedacht, diverseste Aktivitäten von Naturerfahrung, Theater, Kunst, vielleicht ein Schwimmbecken oder eine Sauna. Also an den Ideen mangelt es nicht, sondern wir sind dann damals auch an der politischen und an der finanziellen Situation gescheitert und haben dann Anfang 2008 die Segel gestrichen. Aber ich habe mich dann sehr gefreut, dass dann vor ein paar Jahren Sabina wieder auftauchte mit dem schönen Stück Oh, wie schönes Panama, weil es auch für uns ganz stark darum ging, nicht nur diesen Ort zu beleben, sondern auch was Schönes in die Stadt zu bringen, was von den Leuten für die Leute ist. Also diese Idee der Bürgerstiftung, die jetzt aufgetaucht ist, die passt auch genau zu dem Konzept, was wir damals hatten, weil es eben so diese Trennung zwischen wir sind hier die Leute und versuchen irgendwas zu schaffen und auf der anderen Seite die Verwaltung, die irgendwie in den verschiedenen Rechtskonstrukten strickt. Wir wollten das aufbrechen und eben an den Park zusammenbringen. Und ich glaube, dass es jetzt einfach wieder der nächste Schritt ist und dass, wie Nils schon sagte, es sehr schön ist, wenn jetzt die verschiedenen Leute und Ideen an den Tisch kommen und eben auch die Verwaltung dazu mit uns jetzt, mit den Bürgern, die sind ja selber auch Bürger, gemeinsame Sache macht. Das finde ich eigentlich am wichtigsten.